Zum 53. Jahrestag des Arbeitsbeginns von Genossen Kim Jong-il im Zentrum der Partei der Arbeit Koreas gab es den Vortrag in Russland, Finnland und Guinea und die Gesprächsrunde in Süden, Mexiko und Myanmar. Daran nahmen die Persönlichkeiten und die Massen in diesen Ländern teil. Die Redner sagten, dass der Arbeitsbeginn von Kim Jong-il im Zentrum der Partei der Arbeit Koreas eine wichtige Bedeutung bei der Verstärkung und Entwicklung der PDAK habe. Sie lobpriesen die Verdienste von Kim Jong-il um die Weiterentwicklung der Partei der Arbeit Koreas zur Partei des Staatsführers und zur mächtigen führenden Kraft der Sungun-Revolution. Auf den Veranstaltungen in Russland und Finnland wurden Glückwunschtelegramme an Genossen Kim Jong-un angenommen.